Epic the Don. Es war ein lustiger Versuch, doch beten kann jeder Arsch, sowas nennt man Betrug. Du bist ne dreckige Hure, du bist ein hässlicher Loser. Ich würd dir raten, nur auf und krieg gerade die Kurve. Was du dir aufbürdest, kannst du nie bewältigen. Du rappst in der Entry, das sind ganz andere Verhältnisse. Maurice, oh Florian, fight, ihr werdet bleich, deine Mutter weint. Ich wollte doch abtreiben, tut mir leid, es gibt Komplikationen. Die eine ziehen halt ne Liter, andere bleiben verschont. Du bist so traurig, weil du plattenlos daheim sitzt. Du und King Styler seid einfach nur peinlich. Ich sitz am Schreibtisch, spitze meinen Bleistift. Du sitzt nur daheim und gehst zu Mama und du weinst, Bitch. Sie ist so haarig, überfahr sie mit nem Rasenmäher. Oder kommt ja Papi, gib zu Hause mit nem Daisy-Schläge. Womit hab ich das verdient? Nur weil du in Zucht bist und dich keiner liebt. Ich nehm dich auf, komm, ich geb dir ins Zuhause. Ich werd dich, wo du hingehörst, an schwule Männer verkaufen. Denn dann gibt's endlich dick in der Maul, es ist sick und ich schau dich, du richtige Frau. Und die Brust-OP bringt es auch nicht, du brauchst nicht zu beten. Es ist sowas von unglaublich. Ich schätze mal, falls du eine Freundin hast, was denn das? Sowas wie King Styler. Haha, ich schätze mal, falls du eine Freundin hast, was denn das? Sowas wie King Styler. Haha, ich schätze mal, falls du eine Freundin hast, was denn das? Sowas wie King Styler. Aber mit nem Schwanz. DMB seid ihr, schau wie mein Biersicker. Du fickst uns beide, somit bist du ein Tierficker. Aha, hast du während des Schreibens auch nur einmal dein Hirn angeschaltet? Oh, es ist 18 Uhr. Solange darfst du nicht aufbleiben, stehst am Straßenrand wie Huren. Wieso, Homie? Hast du keine Freunde, was? Oder macht dir das Blasen mit dem King keinen Spaß mehr? Das ist das Battle des Jahres für euch, weil es ne Blamage. Ecstasy auf dem Beat, fickt eure beiden Visagen. Ihr habt keinen Plan von nix, das war ein Widerspruch. Lasst euch was einfallen, bevor ihr es wieder versucht. Was ich rauche, ich bin ein Kind mit Kippe nah. Und dir einen rauche und dir wachsen Titten. Du bist ein Chauvinist, klar du übertreibst. Machst aus meinem Flow, erreichst du niemals wie Chicago. Ja und ich starte den Countdown, Butterfront und höre die News hier. Auf Juice, hör ich nicht zu, ihr beiden Schwulen in Ärschen zu poolen. Ihr werdet nicht so Loser, wenn ihr aufhören würdet zu rappen. Ihr seid so schlecht, ihr seid kein Rap. Ich bin perfekt, sitz auf dem Flow wie andere Gangster. Mach euch fertig, ich setz alles auf eine Karte. Ihr verletzt Hip-Hop durch diese Blamage. Jetzt seid mal ehrlich, war das eine Kampfansage? Naja, ich werd nicht aufhören zu fragen. Ja und ich starte den Countdown, Butterfront und höre die News. Geh auf Q's, hör ich nicht zu, ihr beiden Schwulen in Ärschen zu poolen. Ihr werdet nicht so Loser, wenn ihr aufhören würdet zu rappen. Ihr seid so schlecht, ihr seid kein Rap. Ich bin perfekt, sitz auf dem Flow wie andere Gangster. Mach euch fertig, ich setz alles auf eine Karte. Ihr verletzt Hip-Hop durch diese Blamage. Jetzt seid mal ehrlich, war das eine Kampfansage? Naja, ich werd nicht aufhören.